Die Geisterseherin von London. Man sah den Geist, der Gruft entstiegen, der armen Harriet Gram erfüllt. Sie musste schnöden Gift erliegen. Man sah den Geist, der es enthüllt. Der Mörder ist noch nicht gerichtet, doch jeder weiß, was er verbrach. Wer auf Gerechtigkeit verzichtet, dem sagt die Welt nichts Gutes nach. Einen Penny, liebe Leute, einen Penny. Wir sammeln für eine Eingabe an die Regierung seiner Majestät. Sie soll dem Gericht befehlen, dieses schreckliche Verbrechen zur Sühne zu bringen. Ja. Danke. Für die Gerechtigkeit ist mir es um den Penny nicht leid. Da hat einer seine Frau umgebracht und darf frei herumlaufen. Eine Schande für ganz London. Eine Schande. Ihr habt ja einen Penny. Wenn die Gerechtigkeit schläft, müssen wir sie aufwecken. Gott vergelt's euch. Moment, meine Damen und Herren, Moment. Sind denn Zeugen zur Hand für ein Gerichtsverfahren? Zeugen? Ja, warum das? Der Geist ist doch erschienen. Ja. Der Geist vielleicht kein Zeuge? Glaubt jemand, der Geist steigt jede Nacht aus dem Grab nur geht zur Unterhaltung? Geht doch selber und hört den Geist. Hallo, Thomas Bass. Wie geht's, Thomas? Was ist mit dem Geist? Da kommt der Geist noch weiter jede Nacht. Jede Nacht. Seht ihr? Wem es auf einen kleinen Unkostenbeitrag nicht ankommt, der ist in mein Haus eingeladen zur Geisterstunde. Und? Hahngasse 37. Um der Gerechtigkeit willen, Thomas Parsons. Ihr könnt doch auch was beisteuern, damit wir die Eingabe machen können. Ja. Durch einen guten Advokaten an die Regierung. Na gut, da habt ihr. Aber lasst euch Zeit. Zeit? So eine Eingabe muss ordentlich vorbereitet werden. Muss jetzt weiter. Wiedersehen. Aber lasst euch Zeit. Natürlich. Hat es mal das Gericht gesprochen, dann wird sich der Geist nicht mehr zeigen. Und aus ist's mit dem guten Geschäft für Parsons. Ja. Wie können Sie sowas behaupten? Seid ihr dem Parsons neidisch, weil der Geist in sein Haus kommt? Oder sind Sie so dumm, Sie feiner Herr, dass Sie glauben, ein Geist lässt sich kaufen? Ja. Und halten Sie uns für dumm, hä? Aber nicht doch, ihr Guten, nicht doch. Es ist doch weltbekannt. Nirgends ist man so gescheit und so aufgeklärt wie in London. Das will ich meinen. Ein gutes Herz haben wir Londoner, aber dumm? Nein. Dumm sind wir nicht. Ich komme nicht oft in diese Gegend und in den Zeitungen steht nur der Anfangsbuchstabe des Namens, ein K. Bitte sagt mir doch, wie er heißt. Wer heißt? Der Verbrecher. Oh. Der Mörder. Wie? Wollt ihr mir den Namen nicht sagen? Hat nicht viel Grütze im Kopf, dieser neugierige Herr. Jemand einen Mörder nennen, bevor das Gericht ihn verurteilt hat? Glauben Sie, wir wären Verleumder? Die Eingabe, liebe Freunde, ein Penny für die Eingabe. Ihr kennt doch den Namen. Wie? Geht doch zu Tom Parsons in die Hand, Gasse. Ja. Fragt den Geist, der sagt es euch. Ja, geht doch. Man sah den Geist, der Frucht entgegen, der armen Herrin, Ram erfüllt. Schneiden, Gift erliegen, man sah die Geister. Na, mein Herr, geben Sie Acht. Was spritzt denn der Dreck auf die feinen grauen Hosen? Macht nichts. Würden Sie mich vorbeilassen? Jetzt auf einmal so eilig, Mr. Oliver Goldsmith. Wir kennen uns. Vom Theater. Hab doch in Ihrer ersten Komödie gespielt. So. Das ist lange her. Seither ist es mit mir bergab gegangen. Mit Molly Green. Molly Green. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Molly Green, richtig, ja. Wie ist's, Mr. Goldsmith? Ja. Gehen wir einen Brandy trinken? Auf den Weg hier da. No? Seht ihr mich? Schlepp doch unser Kohl. Pflege! Maul auf. Füßiggänger. Will ich einen Tag unmanieriges Volk. Hier herein, Mr. Goldsmith. Zwei Glas Brennen. Zwei Glas Brennen. Sagen Sie mir mal, glauben die Leute hier wirklich, dieser Mr. K. ist schuldig am Tod seiner Frau? Alles, was Hosen trägt, ist schuldig. Sie kennen sich doch aus in dieser Gegend. Glauben Sie, Parsons hat tatsächlich einen Geist gesehen? Was geht's mich an? Glauben Sie überhaupt an Geister? Mal glaube ich nicht. Zwei Brandy. Oh, danke. Kommt ganz auf die Gäste an, in den Wirtshäusern, in denen ich singe. Hören Sie mal zu, liebe Molly. Wollen Sie mir behilflich sein? Oliver Goldsmith helfe ich gern. Ich suche das Haus, in dem er wohnt. Doch nicht der Frauenmörder. Ich meine diesen Mr. K. Und ich hoffe, Sie sagen mir auch seinen Namen. Hier. Für weitere Brandys. Ich kann so schwer Nein sagen. Kommen Sie. Ich sage Ihnen den Namen ins Ohr. Mein Name ist Kempton. Kann ich Mr. Williams sprechen? Nicht im Hause. Ich bin sein Kontorchef. Sie wünschen? Sie sind noch nicht lange bei der Firma. Seit 6 Wochen. Und? Ich war seit Juni auf Reisen. Jetzt möchte ich die Verhandlungen wieder aufnehmen. Wegen des Seidenimports. Im Frühjahr waren wir schon ziemlich einig, Mr. Williams und ich. Ich wohne jetzt im Roten Hirschen. Stehe jederzeit zur Verfügung. Empfehlung an Mr. Williams. Auf Wiedersehen. Moment, Mr. Kempton. Ich glaube, Sie sollten umdisponieren. Ich verstehe nicht. Zwecklos, dass Sie sich nochmals herbemühen. Die Firma Williams ist nicht mehr interessiert. Ja, warum denn nicht? Noch im vorigen Frühjahr? Mr. Williams hat so verfügt. Bedauere, kann keine weitere Auskunft geben. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Mr. Kempton. Guten Abend. Ist dieser Stuhl frei? Du, Charlie, das ist er. Ich glaube, hier zieht's. Kellner, geben Sie uns einen anderen Tisch. Bitte. Kellner, bitte die Speisekarte. Moment, Herr. Mann, Sie haben ja alles gestrichen. Ich bedauere, nichts mehr da. Absolut nichts. Soll wohl heißen, Sie wollen mir nicht servieren. Wer wagt sich hierher? Unverschämtheit. Hier ist Ihr Hut, mein Herr. Bitte doch einzusehen. Sie vertreiben uns die Gäste. Als wäre ich aussätzig. Guten Abend, Mr. Kempton. Ein Herr hat nach Ihnen gefragt. Hier im Gasthof? Er sagt, er heißt Goldsmith. Mr. Oliver Goldsmith. Nie den Namen gehört. Sie möchten ihn noch mal besuchen. Hier hat er seine Adresse aufgeschrieben. Oliver Goldsmith. Sonst noch was? Ja, der Wirt möchte ein Wort mit Ihnen sprechen. Bitte. Nun, Mr. Kinsley, was gibt's? Schönes Wetter heute, nicht wahr? Schön? Ein August nasskalt wie ein November. Londonwetter, Mr. Kenton. Na, ich an Ihrer Stelle würde meine Sachen packen und eine wärmere Gegend aufsuchen. Und das ist ein guter Rat. Ich habe von Ihnen keinen Rat erbeten, Mr. Kinsley. Wann kann ich über Ihr Zimmer verfügen? Was heißt das? Bin ich Ihnen die Miete schuldig geblieben? Aber nicht doch, Mr. Kenton. Sie müssen doch verstehen... Ich verstehe nicht im Geringsten. Ich bin kein Unmensch, aber ich muss auf den guten Ruf meines Hauses bedacht sein. Der rote Hirsch, die Leute werden mir schon aufsässig. Darf ich Ihnen helfen, Ihre Koffer packen? Wollen Sie mir bitte endlich sagen, was man gegen mich hat? Na bitte, keine Aufregung, Mr. Kenton. Kommen Sie. Gehen wir vor die Tür. So. Hier hört man uns nicht zu. Der Mörder ist noch nicht gerichtet, doch jeder weiß, was er war. Das hat man gegen Sie, Mr. Ken. Mein Gott. Verzeihung, sind Sie Mr. Goldsmith? Oliver Goldsmith. Mr. Kempton, nicht wahr? Bitte kommen Sie doch herein. Sie hatten im Gasthof nach mir gefragt. Es ist freilich schon 3 Wochen her. Danke, dass Sie doch noch gekommen sind. Bitte nehmen Sie Platz. Sherry oder Whisky? Danke, ich trinke nicht. Sehen Sie, lieber Mr. Kempton, ich schreibe mir Jahr um Jahr die Finger krumm, landläufigen Unsinn auszuräumen. Und die Aussichtslosigkeit Hat Ihnen noch nicht die Feder zerbrochen? Oh nein. Wenn ich auch manchmal nicht mehr weiß, wie ich mir Gehör verschaffen soll. Wir schreiben 1762. Berühmen uns großer Leistungen in den Künsten und Wissenschaften. Und dann passiert eine Geschichte wie diese. Als lebten wir noch im dunkelsten Mittelalter. Glauben Sie, das wird jemals aufhören, das Mittelalter? Ja, das wird es. Aber nicht von selber. Sehen Sie, seit Wochen bringen die Londoner Zeitungen Berichte über den Geist in der Hahnengasse und über einen gewissen Mr. K. Ich weiß, wessen man sie beschuldigt. Beschuldigt auf eine teuflisch behutsame Art. Ich bin überrascht. Sie, ein völlig Fremder? Ich müsste mich meines Berufs schämen, wenn ich nicht entschlossen wäre, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und ich bitte Sie, zu mir Vertrauen zu haben. Wie wär's? Sie erzählen mir Mann zu Mann, wie alles gekommen ist. Wir lebten in einem kleinen Städtchen der Grafschaft Norfolk. Ich hatte dort die Posthalterei übernommen. Margaret, meine erste Frau, hatte ich dort kennengelernt. Als sie am Kindbettfieber starb und das Neugeborene lebte nur eine Stunde, da, Mr. Goldsmith, da verfluchte ich den Tag, an dem ich zur Welt kam. Aber dann kam Harriet zu mir ins Haus, Margarets jüngere Schwester. Sie nahm sich des Haushalts an, sie nahm sich meiner an. Damit erfüllte sie Margarets letzten Wunsch. Eines Tages wusste ich, dass ich Harriet liebte. Und ich erschrak. Aber es ist doch nichts Ungewöhnliches, dass die Liebe eines Witwers auf die Schwägerin übergeht. Das Kind, das Margaret geboren hatte, dieses Kind hatte gelebt. Freilich nur eine Stunde, aber es hatte gelebt. Und das Kirchenrecht verbietet die Ehe mit der Schwester der verstorbenen Ehefrau, wenn diese ein lebendiges Kind hatte. So konnten wir nicht heiraten, Harriet und ich. Begreife das, wer kann, diese Härte des kanonischen Rechts. Ich meinte, hier gibt's nur eine Rettung. Flucht. Die Posthalterei gab ich ab, ging zurück nach London, meiner Vaterstadt. Aber Harriet kam mir nachgereist, trotz des heftigen Einspruchs ihrer Familie. Was hätte ich tun sollen? Sie zurückschicken? Natürlich nicht. Harriet und ich, beide prüften wir unser Gewissen. Und wir entschlossen uns fortan, als Mann und Frau zu leben, hier in der großen Stadt London, in der niemand unsere Vergangenheit kannte. Und wem haben Sie sich hier anvertraut? Bisher niemandem. Ich habe etwas Vermögen, ich hatte Verbindungen, konnte uns eine Existenz schaffen. Ich erwarb auch ein Grundstück, ließ ein Haus für uns bauen. Inzwischen nahmen wir ein Zimmer in der Hardengasse bei Parsons, nicht weit von der Baustelle. Wir lebten ohne priesterlichen Segen, als Eheleute. Das, Mr. Goldsmith, ist mein Verbrechen. So möchte ich es nicht nennen. Wüsste auch unter meinen Bekannten niemanden, der es so nennen würde. Was Sie, Mr. Goldsmith, für keine Sünde halten? Meine Harriet hat's den Frieden ihrer Seele genommen. Nur wenn ich bei ihr war, empfand sie Ruhe. Und meine Geschäfte zwangen mich mehrmals zu verreisen. Nicht so heftig, Jim, du fällst uns doch vom Gerüst. Junge, so rührt man keinen Kalk, so rührt man vielleicht... Siehst Käse. Du, Harriet? Die Mauern wachsen. Pass den Balken fest an. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist die neue Ladung Ziegel gekommen? Keine Ziegel gekommen, Mr. Kenton. Schönen guten Morgen, Mrs. Kenton. Guten Morgen. Morgen, Mrs. Kenton. Auf ein Wort, Meister. Ja? Ich muss heute nach Birmingham. Ich komme am Dienstag zurück. Hier, zahlen Sie morgen die Löhne. In Ordnung, Mr. Kenton. Gute Reise. Ob wir jemals in unser Haus einziehen werden? Jim. Spätestens im September. Was hast du? Bitte, verreise nicht. Liebling, ich fahre doch nicht nach Amerika. In 3 Tagen bin ich wieder bei dir. Du darfst mich nicht so oft allein lassen. Mir ist so bang nach dir. Wenn der Abschluss mit Carter in Birmingham gelingt, dann werde ich nur noch ganz selten zu verreisen haben. Wir eröffnen hier unsere eigene Firma und alles wird gut sein. Komm, sitz mit mir auf der Bank, du hast noch Zeit. Leih mir dein Taschentuch. Tränen? Kam wieder ein Brief von deinen Eltern? Ja, brauchst ihn nicht zu lesen. Immer das Gleiche. Es hilft nichts, Liebling. Du musst darüber wegkommen, dass deine Familie sich von dir lossagt. Ach, wenn sie es doch täten. Aber sie wollen mich zurückhaben, weil ich doch in Sünden lebe. Und um meine Ehre zu retten, trompeten sie meine Schande über ganz Norfolk. Als Margaret lebte, nannte dein Vater mich seinen Freund. Heute nennen die Eltern dich meinen Verführer. Dabei wissen sie, ich bin dir nachgereist. Gott segne dich dafür. Nicht, Richard. Es ist kein Segen auf mir. Margaret ist zornig auf mich. Ich weiß es. Zornig? Weil wir uns lieben? Sie ist zornig auf mich, Gott helfe mir. Schon damals, ich habe noch lange Zöpfe getragen, da habe ich dich schon geliebt. Sie hat dich geküsst und es waren meine Küsse. Jede Nacht habe ich dich geküsst. Es war Sünde. Harriet, sag dir dein Herz nicht, Gott hat uns einander geschenkt. Denn so ist es, nicht anders. Und wenn wir 100 Jahre zusammenleben und Hand in Hand in die Ewigkeit eingehen dürfen, nicht eine einzige Woche will ich ohne dich sein. Du bist viel zu gut zu mir, Richard. Denk immer bei Tag und bei Nacht, dass wir uns niemals trennen werden. Auf Wiedersehen, mein Liebling. Geh früh zu Bett, hörst du? Und lass dich nicht in unnötige Gespräche ein. Nicht mit Parsons und nicht mit dieser Mary Fraser. Die kleine Betty wird ja wieder bei dir schlafen. Ein sehr sensibles Kind, diese Betty. Wie? Im Parsons Haus war Betty die einzige, zu der Harriet sich hingezogen fühlte. Denn der Zimmermann Thomas Parsons, von unfroher Gemütsart und hinterhältig, der konnte nicht verzeihen, dass ich ihm Geld geliehen hatte. 20 Pfund, die er längst hätte zurückzahlen müssen. Und seine sogenannte Haushälterin, die schlampige Mary Fraser, diese hungrige Hyäne. Entschuldigen Sie, Mr. Goldsmith, dass ich mich so hinreißen lasse. Wahrscheinlich ist sie ja auch nur ein unwissendes, abergläubisches Weib, wie es so viele gibt. So hatte sich zwischen meiner Harriet und Betty Parsons trotz des Altersunterschiedes eine Art Freundschaft entwickelt. Wer ist da? Ich bin's, Betty. Darf ich? Ja, komm doch rein, die Tür ist nicht abgeschlossen. Sie liegen ja schon im Bett, Mrs. Kenton. Sind Sie sehr müde? Ein bisschen, es hat doch schon 10 geschlagen. Ich ziehe mich auch schon aus. Hm? Vater sitzt wieder mit Mary Fraser zusammen. Als ich durch die Küche ging, hörten sie gleich auf zu sprechen. Und Vater hat gesagt, ich soll nicht immer herumspionieren. Der Apfel auf dem Tisch ist für dich, Betty. Danke, Mrs. Kenton. Ich habe sie lieb. Nur sie habe ich lieb, nur sie. Aber Betty, du hast doch deinen Vater. Dem bin ich nur im Weg, immer und überall. Der wollte keine Tochter. Lieber einen Sohn, sagt er immer, der könnte jetzt schon in der Werkstatt helfen. Ach, das sagt er wohl, aber meint's doch nicht so. Soll ich Ihnen noch was sagen? Hm? Ich habe gehört, mehr als einmal, wie Mary Fraser meinem Vater zugesetzt hat, er soll sie schon endlich heiraten. Sie will Mrs. Parsons heißen. Lösch die Kerze aus, Betty, mir tun die Augen weh. Aus ist die Kerze. Bitte, möchten Sie nicht hinüberrutschen in Mr. Kentons Bett? Ich schlafe lieber in Ihrem. Warum willst du nicht in Mr. Kentons Bett schlafen? Ich träume so schön in Ihrem Bett. Warum hast du ihm heute Mittag den Rücken gekehrt, als er dir sagte, du kannst wieder in unserem Zimmer schlafen? Hm? Hast ihm auch nicht für die Puppe gedankt, die er dir voriges Mal von seiner Reise mitbrachte? Puppe? Haben Sie vielleicht mit Puppen gespielt, als Sie schon 12 Jahre alt waren? Mr. Kenton denkt immer, ich bin noch ein Kind. Aber ich bin doch schon groß, weiß schon alles. Alles. Wir wollen jetzt schlafen, Betty. Ich bin müde. Schlafen. Dann vergehen die paar Nächte viel zu schnell. Dann kommt Mr. Kenton zurück und ich muss wieder in die Kammer zu der Mary. Die ist mir ekelhaft. Mrs. Kenton, Gott verzeih mir's, aber ich hasse Mr. Kenton. Aber Betty. Wenn er da ist, schickt er mich immer aus ihrem Zimmer. Ich wollte, er käme nie wieder, nie. Schäm dich, sowas zu wünschen. Dann könnte ich immer bei ihm sein. Versuchen wir jetzt zu schlafen. Haben Sie ihn sehr lieb? Ja. So lieb wie den lieben Gott? Ja. Aber das darf man nicht sagen, Betty, es ist Sünde. Warum Sünde, Mrs. Kenton? Ich kann dir es jetzt nicht erklären. Vielleicht, wenn du größer bist. Warum stöhnen Sie? Fürchten Sie sich im Dunkeln? Immer kommt es im Dunkeln. Kommt auf mich zu. Mit diesen unsichtbaren Händen. Greift mir an den Hals. Mrs. Kenton! Licht! Was ist denn? Mach doch, zünd die Kerze an. Da war es wieder. Gleich. Au, ich habe mir die Finger verbrannt. Was war es denn? Hast du es nicht gehört? Da, das Geräusch. Geräusch? Ein Kratzen wie auf Holz, dann ein Klopfen. Es war schon damals so im November. So, da brennt die Kerze. Eine Maus wird's gewesen sein. Nein, nein, es war ganz anders. Diese schrecklichen Nächte, ich komme noch in meinen Verstand. Da! Ja, da war was. Es scharrt, es kratzt, es klopft. Ja, jetzt habe ich es auch gehört, ganz deutlich. Ich fühle, es ist eine Warnung. Warnung? Die kommt nur aus dem Jenseits, sagt Mary Fraser. Von Toten, die noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Meine Schwester Margaret. Voriges Jahr ist sie gestorben. Vielleicht ist sie gekommen und gibt ihnen ein Zeichen. Christi Willen, hör auf. Aber vielleicht meint der Geist gar nicht sie. Fragen Sie ihn doch. Wen soll ich fragen? Den Geist. Manchmal kommen sie, um zu warnen. Manchmal, um zu drohen, sagt Mary Fraser. Manchmal sind sie uns gut und manchmal böse. Margaret, ich hab doch geglaubt, dir ist's recht. Und es war dein Wunsch. Nicht weinen. Gewiss ist es nur eine Warnung. Wovor will sie mich warnen? Vor wem? Vor Mr. Kenton. Bestimmt vor ihm. Dieses nächtliche Erlebnis, Harriet erzählte es mir, muss in Bettys Gemüt einen verhängnisvollen Eindruck hinterlassen haben. Mehr als ein Jahr verging und immer noch war sie fest überzeugt, zusammen mit der armen Harriet Klopfzeichen gehört zu haben. Zeichen, die vor ihnen warnen sollten? Wie absurd. Wer liebt Mr. Goldsmith, ist ungerecht gegen Dritte. Und das Kind liebte Harriet. Mit nicht weniger Leidenschaft und nicht mehr Weisheit, als wir Erwachsenen lieben. Der Abend, an dem Harriet starb, wir hatten sie in Unwissenheit gelassen, dass es diese schreckliche Krankheit war, die schwarzen Pocken. Vor dem Sterbezimmer kauerte Betty wie eine verschreckte Katze. Sie starrte auf mich voller Hass. Da hatten Sie einen verlässlichen Arzt zugezogen? Den besten, den es gab. Bitte, hier habe ich ein Schreiben des Pfarrers, der Sie mit den Sterbesakramenten versehen hat, wenn Sie es lesen möchten. Mein lieber Richard Kenton, wenn ich jemals einen Menschen in echtem und großem Schmerz gesehen habe, so waren Sie es an Harriets Todestag. Mein Eindruck von Ihnen wurde auch bestätigt durch das, was der Arzt und der Apotheker mir gesagt haben. Nichts, was zu Harriets Rettung hätte führen können, wurde unversucht gelassen. Und bis zu ihrem letzten Augenblick ist sie mit aller erdenklichen Sorge und Zärtlichkeit betreut worden. Einen besseren Gatten als sie wüsste ich nicht zu nennen. Gott tröste sie in ihrem Schmerz. Ihr George Eldridge, Pfarrer zu St. John. Meine eigene Gesundheit war angegriffen. Bald nach dem Begräbnis verließ ich, der Arzt wünschte es so, London auf 2 Monate. Bei meiner Rückkehr sehe ich mich des Giftmordes angeklagt. Und der Ankläger ist ein Geist. Ein Geist. Ich wollte es nicht glauben, aber eine alte Bekannte, Molly Green, hat es mir bestätigt. Sie konnte mir einen Fingerzeig geben, aber nicht mehr. Auch mir hat jemand Andeutungen gemacht, ein gewisser Braun, ehemaliger Anwalt, heruntergekommen und für 1 Liter Brandy zu allen schlechten Streichen erbötig. Stammgast in der Kneipe von Ted Hawkins, in der auch der Zimmermann Thomas Parsons seine Abende verbrachte. Brown berichtete mir, wie es zu all dem gekommen sein mag. Mach mal eine Pause, Tom Parsons. Ich muss dir was sagen. Ja. So geht es nicht mehr weiter mit der Bitte. Hier, schau sie dir an, wie sie vom Fleisch gefallen ist. Nichts als Ärger hat man mit dem Balk. Was ist denn los mit dir? Fass dir ein Herz, sag ihm die Wahrheit. Hast mir es ja auch gesagt. Was hat sie dir gesagt, Mary Fraser? Sie selber soll's erzählen. Sonst heißt es nachher, ich hab's ja eingeredet. Hör schon auf zu heulen, also? Bist doch sonst nicht so maulfaul. Ich hab den Geist gesehen. Was hast du? Einen Geist gesehen? Nicht schlecht. Lach nicht, Tom Parsons. Das ist eine üble Sache, der muss nachgegangen werden. Na, was für einen Geist hast du denn gesehen? Wem sein Geist, Betty, hm? Den Geist von Mrs. Kenton. Harriets Geist. Wann soll das gewesen sein? Zuerst habe ich ihn eigentlich nur gehört. Es war so wie damals, als Mr. Kenton verreist war. Und ich war mit ihr im Schlafzimmer. Da hörten wir die Geräusche. Erst kratzen wie auf Holz, dann klopfen. Und das war der Geist von ihrer verstorbenen Schwester. Der kam, um sie zu warnen, weil sie doch bald sterben musste. Albernes Ding, steck deine Nase nicht in Geschichten, die dich nichts angehen. Ich habe ja gewusst, ich krieg bloß Schelte. Hab ja auch gar nichts sagen wollen. Bleib bei der Wahrheit, Mädel. So gehört sich das, wenn du doch ausersehen bist, es an den Tag zu bringen. Ausersehen? Hast wohl wieder von meinem rumgesoffen, Mary Fraser, was? Kann ich jetzt gehen? Komm her, Betty. Und weh dir, wenn du mich anlügst. Also, wie war das? Damals habt ihr Geräusche gehört. Und die Frau hat gesagt, es war der Geist ihrer Schwester. Ja. Aber jetzt ist Harriet selber. Ich meine, Harriets Geist. Die ganze letzte Woche. Immer diese Geräusche in der Nacht. Kratzen und klopfen. Ach, du willst dich nur wichtig tun, dummes Ding. Nicht doch. Von selber hat sie mir es nicht gesagt. Aber ich habe sie doch weinen gehört. Gezittert hat sie und gefröstelt. Ich habe schon gemeint, sie hat die Auszehrung. Da habe ich mir die Betty vorgenommen und dann hat sie es mir gestanden. Klopfen und kratzen kann jeder. Nachts? Warum nicht nachts? Warum nicht? Weil die Nachbarswohnung leer steht, schon seit 3 Monaten. Damit es weißt. Die Betty hat mir leid getan und da bin ich die letzte Nacht wach geblieben. Und so wahr mir Gott helfe, ich hab's auch gehört. Das verdächtige Kratzen und das Klopfen. Jede Nacht, sagt ihr? Um die 12. Stunde. Manchmal vor dem Glockenschlag, manchmal etwas später. Schütze uns der Himmel. Na gut. Heute Nacht werde ich bei euch wachen. Wollen mal sehen, ob die Geräusche auch dann kommen. Vielleicht kommen sie, vielleicht nicht. Wenn sie nicht kommen, dann hast du mir was vorgelogen und dann zerprügle ich diesen Knüppel auf dir, du. Und jetzt raus mit euch beiden, hab ja Arbeit. Halt. Noch was fällt mir ein. Wie wollt ihr denn wissen, dass es gerade Harriets Geist, der da klopft? Wie sie das wissen will. Sie hat's doch schon gesagt. Nicht nur gehört hat sie den Geist, hat ihn auch gesehen. Dienstagnacht. Nicht wahr, Pettichen? Ja, hab ihn gesehen. Dienstagnacht. Es war Harriets Gesicht. Allmächtiger. War sie in ihren Kleidern? Nein. War eingehüllt in ein weißes, weites Tuch. Vom Kinn bis zu den Füßen. Auch die Hände waren verhüllt. Sie kam nur für einen Augenblick. Aber ihr Gesicht war's. Und es sah sehr traurig aus. Und so war's in meinem Haus. Na, geh jetzt. Heute Nacht, da wird sich's ja herausstellen. Ja, Vater. Tom Parsons, hast es wohl nicht recht verstanden? Was ist da zu verstehen? Nur ganz ausnahmsweise erscheint ein Geist. Nämlich nur dann, wenn er im Grab keine Ruhe findet. Na und? Und wann findet ein Geist keine Ruhe? Wenn ein Verbrechen ungesühnt ist. Ein Verbrechen? Du meinst, Mrs. Kenton ist eines natürlichen Todes gestorben? An den Pocken, hat der Doktor gesagt. Was so ein Doktor nicht alles sagt, für gute Worte und für Geld. Ihm kann's ja auch gleich sein. Tod ist tot, denkt er. In was für eine verdammte Geschichte willst du uns da verwickeln? Ermordet worden ist die Frau! Psst, nicht so laut! Vergiftet worden ist sie. Ach, was du redest. Darum kommt ihr Geist und klagt. Und warum gerade in meinem Haus? Weil es hier geschehen ist. Weil dieser Richard Kenton es hier getrieben hat. Oder traust du es ihm nicht zu? Mir war der immer unheimlich. So ein Kerl, der um lumpige 20 Pfund seinen Hauswert verklagt. Hätte ich ihm schon längst zurückzahlen sollen. Aber du hast dich ja rausputzen müssen. Soll ich uns wie die Schlampen rumlaufen lassen? Dein Mädel und mich? Fehlte ja noch, dass wir zwei uns zerstreiten wegen diesem Dreckskerl. Diesen Richard Kenton. Willst du behaupten, er hat die Harriet umgebracht? Gar nichts will ich behaupten. Aber einen Verdacht darf man doch haben. Und den habe ich gleich gehabt, wie er keinen von uns mehr in ihr Zimmer gelassen hat. Wegen der Ansteckung, hat er gesagt. Ach, was. Hab doch gesehen, wie verängstigt sie immer war. Das arme Ding. Ja, das war sie. Und vor wem fürchtete sie sich, wenn nicht vor ihrem Mann? Nur eins gefällt mir nicht an der Sache. Wer ein böses Maul hat, wird nachher sagen, ich bin auf dem Kenton schlecht zu sprechen. Wegen der 20 Pfund. Und wenn du heute Nacht die Geräusche hörst, Tom Parsons, was dann? Dann? Ja, dann ist das eine verdammte Geschichte. Muss mit einem Mann drüber reden. Hey, Ted Hawkins! Was ist denn? Auf ein Wort, hab mit dir zu sprechen. Es ist wichtig. Jenny? Ja? Schenk du mal den Gästen ein. Ja, ich habe ein Wort mit Tom Parsons zu sprechen. Wäre auch gut, wenn der alte Joshua Brown dabei ist. Der kennt sich aus mit so Sachen. Joshua Brown? Wo ist Josh? Hey, Josh! Jemand braucht deinen Rat. Josh! Josh! Alter Schaufsager! Mach auf! Ach was, ich hätte jetzt keine Sprechstunde. Nur nach vorheriger Anmeldung, aber... Was ist denn los? Komm schon, Joshua. Komm. Kommt hier herein, Gentlemen. Also, das ist eine verdammte Geschichte. Eine ganz verdammte Geschichte. Sobald ich hier sitze. Ich habe den Geist klopfen hören. Jetzt schon die zweite Nacht. Da ist kein Irrtum möglich. Was für ein Geist? Harriet Kentons. Dass bei Harriet Kentons Tod nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Mann, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Was hat er denn gesagt, der Geist? Gesagt? Ted Hawkins, wenn ein Geist eine Stimme zum Reden hätte... Dann wär's kein Geist, ich bin ja nicht blöd. Na eben. Und darum bleibt zu einem armen Geist nichts übrig als zu klopfen. Hörst du? Klopfen. Es ist eben die Geistersprache. Es wäre gut, wenn man Harriet Kentons Geist zum Reden bringen könnte. Nichts leichter als das. Ich kann euch alles zum Reden bringen. Mensch, Tier, Gespenst. Kostet aber einen Liter Brandy. Gleich einen ganzen Liter. Ja, wenn es doch darum geht, einem armen Geist zur ewigen Ruhe zu verhelfen. Und einen Verbrecher an Galgen. Also Prosit, auf die Gerechtigkeit. Prosit. Gerechtigkeitsgefühl. Das gibt's heute nur noch bei euch einfachen Leuten. Also was ist? Wollt ihr gleich kommen, alter Josch? Alter Josch? Hast du mit mir die Schweine gehütet? Mr. Joshua Brown, wenn's gefährlich ist. Ja, war nicht schlimm von mir gemeint, Mr. Brown. Da ist schlecht Mitternacht. Gehen wir. Zahl erst den Liter Brandy. Da. Zähl nach. Also los, gerade über die Gasse, da ist unser Haus. Feierabend. Passiere, Jenny. Ich muss gehen. Ja. Wenn Sie fertig ist, können wir mal. Zwei. Zum Teufel mit eurem Lattenwetterhaus. Sind Sie gleich da? Vorsicht! Das ist das Haus. Ja. Hey, Mary! Mary Fraser! Hey, holla! Aufmachen! Ich hab nicht viel Zeit, die Stadt ist voller Klienten. Sie kommt ja schon. Es läuft mir schon in den Kragen, euer verdammter Regen. Wollen Sie mich gefälligst ins Haus lassen, Madam? Harry Fraser, das ist der berühmte Mr. Brown. Guten Abend. Sehr gelehrter Mann in Rechtssachen. Kennt sich auch mit Geistern aus. Das ist gut, meine Verehrung. Bitte einzutreten. Komm, Ted. Ah, Ted Hawkins, wie geht's? Es ist wohl wegen der Betty. Schläft sie schon? Sie schläft seit Wochen nicht mehr, ist aber im Bett. Hat wieder den Geist gesehen heute Nacht. Ja. Genügt die Kerze oder soll ich die Lampe bringen? Nein, nein, Madame. Wenn alle Kronleuchter brennen, ist mit keinem Geist mehr zu rechnen. Nicht mit dem winzigsten bisschen Geist. Nein, Madame, die Kerze genügt. Genügt völlig. Wie geht's dir, mein liebes Kind? Er ist da. Brauchst nicht gleich wieder mit dem Kopf unter die Decke, dumme Gans. Kennst mich doch, kleiner Liebling. Ted Hawkins vom Goldenen Schwan. Dein lieber Onkel Ted. Und das hier ist... Halt Maul. Mit Miss Betty mache ich mich selber bekannt. Da haben wir also das junge Fräulein, das vom Geist der armen Mrs. Kenton besucht wird. Es ist mir eine Ehre. Ruhig im Bettchen liegen bleiben. Wir Alten, wir setzen uns hier auf die Truhe. Darf ich wohl neben Ihnen Platz nehmen? Es soll mir ein Vergnügen sein. Ihr Männer könnt stehen, aber drüben an die Wand gelehnt, sonst macht ihr mir den Geist scheu. Und die liebe Miss Betty dazu. Mir ist ganz heiß. Und mir ist eiskalt. Maul halten, versteht ihr nicht? Sag mir, liebe Betty, ist der Geist auch heute da? Harriet ist da. Da. Ich hab's gehört. Poch, poch. Dass ihr das Maul nicht halten könnt. Siehst du, Betty, zweimal klopfen. In der Geistersprache bedeutet das ein Ja. Aber dreimal klopfen, das bedeutet ein Nein. Und der Geist, jeder Geist will, dass man ihm Fragen stellt. Und dann gibt er durch Klopfen seine Antwort. Zweimal Ja, dreimal Nein. So einfach ist das. Dann will ich den Geist gleich mal fragen. Büffel, als ob ein Geist sich herabließe, dir zu antworten. Niemand stellt hier Fragen als unsere liebe kleine Betty. Was möchtest du den Geist fragen? Nun? Weißt du es nicht? Aber Betty, wolltest doch fragen, ob man sie vergiftet hat. Ganz recht, ob man sie vergiftet hat. Mensch, scher dich zum Teufel! Nun, meine liebe Betty? Hat man sie... vergiftet, Miss Harriet? Mal nur sehen. Still doch! Bitte frag weiter. Frag, wann es geschehen ist. Vielleicht einen Tag vor ihrem Tod? War es einen Tag vor ihrem Tod, Miss Harriet? Dreimal hat sie geklopft, das heißt nein. Demnach muss es zu einer anderen Zeit geschehen sein. Vielleicht erst eine Stunde vorher? War es eine Stunde vorher, Miss Harriet? Frag sie, ob es 3 Stunden vor ihrem Tod geschah. Stunden vorher, Miss Harriet? Eine präzise Auskunft. Der Tatbestand, sie ist 3 Stunden vor ihrem Tod vergiftet worden. Womit? Steel Hawkins. Hör, Betty, wir wüssten gern, womit? Frag doch mein Kind, ob man sie mit Arsenik umgebracht hat. Du schweigst. Ich wiederhole dir das Wort. Arsenik. Das ist ein Pulver, verstehst du? Ein Pulver? Mhm. Was für eine Farbe hat es? Nun, freilich, ja. Das musst du ja ganz genau wissen, bevor du sie fragst. Nun, es hat eine rote Farbe. Hörst du, Betty? Rot. Bist du zufrieden? Bitte, Miss Harriet. Sind Sie mit rotem Arsenik vergiftet worden? Das Ergebnis der Untersuchung ist eindeutig. Gute Nacht. Und wer hat's getan, bitte? Bitte, Mr. Brown. Genügt's euch nicht für heute? Ich entscheide, es genügt. Mr. Brown, ich flehe Sie an. Nichts da, Betty ist erschöpft und ich bin's auch. Nun schlaf wohl, mein Kind. Deine Zukunft ist gesichert, kleine Geisterseherin von London. So, und nun ist es genug. Für einen Liter Brennen. Sie ist mit rotem Arsenik vergiftet worden. 3 Stunden vor ihrem Tod. Das hast du mit eigenen Ohren gehört. In unserer guten Gegend. Ich sage Ihnen, Mrs. Smith, niemand mehr ist seines Lebens sicher. So sind die Männer. Wegen 100 Pfund bringen sie eine Frau um. Wie wir einem Hund den Hals umdrehen. Das kommt davon, wenn man ein Testament macht. Nicht wahr, Mary Fraser? Ich habe die arme Mrs. Kenton ja immer gewarnt. Aber auf mich wollte sie ja nicht hören, war verrückt nach diesem Schuft. Sicher hat er sie verhext. Natürlich. Erst verhext und dann vergiftet. Aufhängen müsste man ihn. Diebe hängt man. Aber der gehört aufs Rad geflochten und gevierteilt. Ist es wahr? Von Harriets Krankheit wurden nicht einmal die armen Eltern benachrichtigt? Wundert euch das? Wären die Eltern hier gereist, die hätten doch darauf bestanden, ihre Tochter im Sarg zu sehen. Oh. Wer hat überhaupt die Arme im Sarg gesehen? Niemand hat sie gesehen. Er hat ja den Sarg sofort schließen lassen. Und sein Gesicht beim Begräbnis, wie von Stein, sage ich euch. Nicht eine Träne. Es war wie ein Grinsen, ein ganz hämisches Grinsen. Oh, sah denn der Geist aus, Bettichen? Sehe dich nicht, Betty. Erzähl doch, Liebling. Ich kaufe dir auch ein neues Haarband. In einem Leichentuch, ganz verhüllt, ohne Hände. Schrecklich. Auf der Stelle wäre ich tot. Nicht drumherum, Hawkins. Ihr habt doch den Geist auch gesehen. Wenn ich dran denke, mir gerinnt das Blut. Erzählt. Nein, sowas behält man besser für sich. Wir können das doch anvertrauen. Einem Stammgast, einem Freund. Aber nur euch. Ja, der Geist war lichtumflossen. Jawohl, so nennt man das. Lichtumflossen. Und hat mit den Armen Bewegungen gemacht. Drohende Bewegungen? Anklagende. Mir sträubte sich das Haar. Ganz schwindlig wurde mir. Aber schwört mir, dass ihr es keinem weitersagt. Ich schwöre euch, Tom Parsons, Hawkins hat den Geist gesehen. Er hat mir selber erzählt. So, das ändert natürlich die Sache. Dann brauche ich's auch nicht mehr zu verheimlichen. Ja, ich habe Miss Harriet auch gesehen. Und früher als Ted Hawkins, darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, ich habe gesehen, wie sie langsam geflattert kam. Quer durch die Stube. Kam geschwebt, wie ein Vogel. Und ihre Augen, die haben geglüht. Ich bin mutiger Mann, das wisst ihr. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Was ihr für Glück habt, Tom Parsons. Euer wackeliges Haus wird in ganz London berühmt werden. Ja. Nicht nur Parsons Haus, unsere ganze Herrengasse. Von meinem Mann Ted Hawkins ist der Geist ja auch erschienen. Meine Seele, das ist wahr. Und wer war bei Harriet? 3 Stunden vor ihrem Ende? Wir wissen es. Alle wissen wir, wer bei Miss Harriet war. Ein Mörder liegt unter uns. Warum wird er nicht verhaftet? Mord. Gift. Wo ich stehe und gehe, überall diese grässlichen Worte. Niemand bleibt an dem Tisch, an den ich mich setze. Jeder weicht einem Gespräch mit mir aus. Dieser Joshua Brown, der dem Kind die ersten Fragen an den sogenannten Geist in den Mund gelegt hat, gab es für diesen Menschen ein Motiv, sie ins Unglück zu bringen, Mr. Kenton? Bis vor 14 Tagen wusste ich nicht, dass ein Joshua Brown existiert. Da hielt er mich an, mitten auf der Straße, zog mich in einen Torweg. Er war betrunken, aber sein Gehirn war wach. Einige Dummköpfe, so drückte er es aus, hatten sich in den Kopf gesetzt, Harriet sei keines natürlichen Todes gestorben. Und er habe nichts weiter getan, als ihnen zu zeigen, wie man einen Geist befragt. Diesen Brown will ich mir mal vornehmen. Zu spät, Mr. Goldsmith. Vorigen Freitag wurde er, wieder schwer betrunken, von einem Postwagen überfahren. Er starb im Spital. Das kommt mir sehr ungelegen. Wer also hat sich diese Teufelei gegen Sie einfallen lassen? Vielleicht Ihr früherer Logierwirt. Er schuldet Ihnen doch Geld. Und mein Anwalt hat ihn, während ich verreist war, verklagt. Da würde es ihm gefallen, mich gehängt zu sehen. Trotzdem, dazu ist Tom Parsons nicht der Mann. Nirgends eine Handhabe. Ich kann Ihnen nur einen Rat geben. Gehen Sie endgültig aus London fort. Sie sind ja am Zusammenbrechen. Sie irren sich, Mr. Goldsmith. Nein, ich nehme nicht Reis aus. Ich bleibe hier und stehe es durch. Das schulde ich dem unbescholtenen Namen Kenton. Das schulde ich meiner Harriet. Sie beschämen mich. Verzweiflung, das ist immer die bequemere Haltung. Also wollen wir der Geisterseherin von London und ihrem Anhang auf den Leib rücken. Diesen Schwindel so drastisch aufdecken, dass ihn auch der Dümmste erkennen muss. Sie doch keine Dummheiten, Mr. Goldsmith. Lassen Sie doch den Leuten ihre Sensation. Ich sage Ihnen nur eines. Hier herum ist man mit Knüppel und Messer rasch bei der Hand. Und so schauen wir gelassen zu, wie einem braven Menschen der Garaus gemacht wird. Was geht denn das Sie an? wenn doch Herren und Damen der Gesellschaft, die feinsten Leute von London, das Haus in der Hahnengasse besuchen. Es stimmt also. Allnächtlich wird dort die gleiche Vorstellung geboten. Und in was für einer dürftigen Szenerie. Ein erbärmliches Zimmer im oberen Stock. Quer durch den Raum sind Wäscheleinen gespannt. Daran hängen Hemden und Laken zum Trocknen. In der Mitte steht ein schmales Bett, so eine Art Feldbett. An der Längswand zwei Reihen wackelige Stühle. Um 10 wird die Kleine zu Bett gebracht, vor aller Augen. Dann kommen die vornehmen Gäste. Und Findenmann unterhält sich vorzüglich. Wundert Sie das? Wir vom Theater, wir wissen doch, die Leute sind gelangweilt von ihrem Alltag. Wenn sie nur Unterhaltung finden, da macht es ihnen nichts aus, dass dafür mit der Marter eines Menschen bezahlt wird. Auch ich könnte ein Lied davon singen. Heulen Sie jetzt nicht, Molly. Nun, allein kann ich hier wohl nichts ausrichten. Ich muss mich nach Bundesgenossen umsehen. Ich will Ihnen einen Tipp geben. Eine frühere Kollegin von mir, die ist jetzt Köchin bei Dr. Samuel Johnson. Kennen Sie Dr. Johnson? Flüchtig, er hat mal eine Komödie von mir berühmt gemacht. Johnson hat Sie gelobt? Verrissen hat er mich, und wie? Warum kommen Sie auf Dr. Johnson? Weil die mir gerade heute erzählt hat, der Herzog von York hat ihn eingeladen, einen Ausflug in die Hahnengasse mitzumachen. Ach, da bringen Sie mich auf einen guten Gedanken. Ich danke Ihnen, Molly. Ja, Dr. Johnson, so ist es. Der Geist ist zur Sensation für ganz London geworden. Und da sollen wir zwei uns der Lächerlichkeit aussetzen? Sollen den Humbug in der Hahnengasse mitmachen? Ich muss herauskriegen, wer der Schurke ist, der diesen teuflischen Plan ausgeheckt hat. Plan? Ein durchdachter Plan? Nein, mein Lieber, das gewiss nicht. Aber Gedankenlosigkeit, Eitelkeit, die Sucht, sich in ein besonderes Licht zu setzen. Und natürlich auch Geldgier. Kleine Leute oder solche von Adel, unwissend oder gebildet. Ich denke, wir beide wissen Bescheid mit diesem Gesindel. Gesindel? Verzeihung, Doktor, aber das ist doch auch nur so ein Wort. Ich wüsste niemanden, den ich anreden möchte mit Mr. Gesindel oder Mrs. Gesindel. Weil Gesindel eben ein Plural ist. Na gut, Sie sind eben ein Menschenfreund. Immer noch. Was kann ich für Sie tun? Dr. Johnson, Sie sind umschmeichelt von der ganzen Londoner Gesellschaft. Ich brauche Sie. Brauche Sie als Zeugen für das, was ich vorhabe. Denn Ihr Zeugnis, ich bin sicher, wird schwerer ins Gewicht fallen als die Bekundung des Pfarrers, des Arztes, des Apothekers. Mein Zeugnis gegen die Anklage, die ein Geist erhebt? Da bin ich selber skeptisch. Aber bitte sehr, was wäre der nächste Schritt? Könnten Sie mich beim Herzog von York einführen? Der Herzog gebärdet sich neuerdings sehr demokratisch. Er hat seine Gründe dafür. Heute Abend treffen wir ihn im Salon von Lady Anne Cook. Erik als Othello gefallen hat, den bedauere ich wegen seines schlechten Geschmacks. Dieses Unmaß an Leidenschaft ist ordinär und gesundheitsschädlich. Ah, trotzdem, Sir Patrick. Guten Abend, Lady Anne. Trotzdem. Darf ich Ihnen Mr. Oliver Goldsmith vorstellen? Lady Anne Cook. Willkommen in meinem Haus, Mr. Goldsmith. Sie kommen doch mit, wir brechen nämlich bald auf. Ich weiß, Milady, in die Hahnengasse. Und es wird mir eine Ehre sein, in so erlauchter Gesellschaft. Denken Sie, meine Herren, der Herzog beabsichtigt, diesem Geist gewisse Fragen betreffs der Thronfolge vorzulegen. Unsere hohe Politik und Geist, Milady, scherzen. 10 Uhr vorüber. Wann brechen wir auf, Lady Anne? Sobald der Herzog seine musikalischen Bedürfnisse für befriedigt hält. Darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Dr. Samuel Johnson, Mr. Oliver Goldsmith, Sir Henry Arnington. Der Enjeu unseres heutigen Ausflugs in die Geisterwelt. Sie sagen das mit einem Gesicht, Lady Anne, als gingen wir zu einer Komödie. Darf ich es nicht so auffassen, Sir Henry? Ein bedauerlicher Irrtum, meine Gute. Wir wollen zugegen sein bei der Überführung eines infamen Verbrechers. Kennen Sie den Mann, der da bezichtigt wird? Natürlich nicht, Mr. Goldsmith. Wie kämen solche Leute in meine Nähe? Und wie wissen Sie, Sir, dass er, nennen wir doch seinen Namen, dass Richard Kenton ein Verbrecher ist. Aus dem Mund eines fantasiebegabten Kindes? Eine Stimme spricht aus dem Jenseits, Mr. Goldsmith. Ach, und solche Botschaft gibt es. Davon sind Sie überzeugt? Sie sind als ein Freigeist bekannt, Mr. Goldsmith. Irre ich mich nicht, so hatten Sie deswegen schon Unannehmlichkeit. Grämen Sie sich deswegen nicht, Sir. Ich frage nur, ob Sie an Stimmen aus dem Jenseits glauben. Und ich sage Ihnen, wer sich weigert, an Geister zu glauben, der glaubt auch bald nicht mehr an die überpersönlichen Mächte, nicht mehr an Gott. Der wird ein Atheist. Ist dies der Standpunkt der Kirche? Nicht, dass ich wüsste. Die Kirche ist, besonders in diesen Zeiten, sehr taktvoll und übt große Zurückhaltung. Und Sie, Mr. Goldsmith, hätten allen Grund, dafür dankbar zu sein. Aber bitte, meine Herren. Ich sehe nicht, was mein Verhältnis zur Kirche mit der Hetze gegen Richard Kenton zu schaffen hätte. Hörten Sie jemals von dem ehrfurchtgebietenden Wesen, das wir die öffentliche Meinung nennen? Volkesstimme ist Gottesstimme, sagt ein alter Spruch. Und wenn eine große Stadt, unser London, in allen ihren Schichten von unten bis oben einen Mann für einen Verbrecher hält, nun dann wissen wir, wes Geisteskind die Leute sind, die ohne Gegenbeweis seine Unschuld behaupten. Gott sei Dank, seien Sie doch vorsichtig, Goldsmith. Sie haben wahrhaftig genug Feinde. Nun, Lady Anne, länger als 5 Minuten verträgt mein Organismus keine Musik. Ich denke, es ist Zeit für die Hahnengasse. Woher, Sir Henry, erfährt diese Kleine, ob der Geist jeweils kommen wird? Sie erfährt es auf geheimnisvolle Weise. Eine tiefsinnige Antwort. Was für Fragen hat der Geist denn schon beantwortet? Knifflige Fragen, Euer Gnaden. Vorigen Donnerstag, als ich zugegen war, wusste der Geist, dass mein Taschentuch rosa war, nicht etwa blau oder weiß. Er wusste auch, wie viele Herrschaften von Adel im Zimmer waren. Das wusste der Geist. Mhm. Sehr beachtlich, wo doch immer zu neu geadelt wird. Bitte untertänigst, nachher im Hause nicht zu lachen. Es könnte den Geist verschüchtern. Es heißt doch, der Geist hat Gesellschaft gern? Sehr gern. Aber in Gegenwart hochgestellter Persönlichkeiten hält er sich gern zurück. Gestatten Euer Gnaden mir eine Bemerkung. Oh, ich bitte darum, Mr. Wie war doch der Name? Oliver Goldsmith. Wäre es nicht sinnvoller, wenn der Geist, statt so schüchtern zu sein, die Gelegenheit so hohen Besuches nützen würde? Hier könnte er doch die ersehnte Hilfe finden. Wieso Hilfe? Der Geist, so betonte Sir Henry vorhin, kommt ja nicht nur zur Unterhaltung von Gästen, sondern um ein Verbrechen aufzudecken. Ah, jetzt fällt's mir wieder ein. Diese Frau soll vergiftet worden sein. So ist es, Euer Gnaden. Mit einer Tasse Tee. Drin war roter Arsenik. Oh, roter Arsenik. Nur wenn der Geist das gesagt hat, er muss es ja wissen. Vielleicht hat er auch in diesem Punkt geirrt. Da es ein weiblicher Geist ist, wird er weder unbelehrbar sein noch rechthaberisch. Nur an einer einzigen Behauptung scheint Harriet, ihr Geist, festzuhalten. Dass Richard Kenton sie umgebracht hat und dass er gehängt werden muss. Was? So ist es, Mr. Goldsmith. Und Sie sind gewarnt. Warum meinst du, stehe ich hier vor dem Haus im Regen, Ted Hawkins? Der Herzog von York kommt dich besuchen? Ja. Wer dir das vor einem Jahr prophezeit hätte? Nur kein Neid. Nächsten Monat kaufe ich Richard Kentons Grundstück. Klopf auf Holz, Tom Parsons. Klopf auf Holz. Willst du freche Witze machen, du Weinverwässerer? Hurenwirt, dreckiger... Ja, nicht doch, Tom. Wir sind doch Freunde. Ah. Bin sehr zufrieden, wenn du mich ein bisschen mitverdienen lässt. Sind schon Gäste oben? Ein paar von den alten Gänsen verdrehen die Augen von meiner Betty. Da sind sie! Hey! Ist dies das Haus von Thomas Parsons? Thomas Parsons, zu dienen! Ihr Ted, halt den Schirm aufgespannt, bis die Herrschaften im Haus sind. Euer herzogliche Gnaden. Keine Umstände, guter Mann. Wir wünschen, inkognito zu bleiben. Verstanden? Sehr wohl, Euer Gnaden. Sehr wohl. Du da, Mary! Läuft in den Herrschaften nicht die hinauf. Vorsicht, nun, Goldsmith, halten wir fest an unserem Plan? So. Unter allen Umständen, Dr. Jones. Erfinden Sie nur irgendetwas, damit die Kleine nachher aus dem Bett herauskommt. Hier herein, bitte. Ich bin der Vater. Bitte doch zusammenrücken, da sind noch Stühle frei. Sie ist schon vor 2 Stunden zu Bett gebracht worden. Hier, von diesen hochwohledlen Damen. Die haben genau Acht gegeben, dass alles mit rechten Dingen geschieht. Mary, den gepolsterten Sessel für seine herzoglichen Gnaden. Heute schon da gewesen, der Geist? Noch nicht, Euer Gnaden. Wird aber nicht lange auf sich warten lassen. Hat's ja der Betty fest zugesagt. Sehr loyal von dem Geist. Hoffe doch, man kann ihn auch andere Fragen vorlegen, als immer nur über die Personalien dieser Ermordeten. Oh, der Geist kennt sich aus in der oberen wie in der unteren Welt. Gibt jede gewünschte Antwort, wenn er bei guter Laune ist. Also doch ein launischer Geist. Bitte doch, sich des Kicherns zu enthalten, Lady Anne. Leichtfertigkeit verstimmt jeden Geist, nicht wahr? Und wenn wir unsere Neugier befriedigt sehen wollen, tun wir immer gut daran, unsere Skepsis zu verbergen. Also sitzen wir stumm und gläubig. Und wie lange, mein guter Mann, wird man so sitzen müssen? Ja, kann's nicht vorhersagen. Hier ist der Polstersessel. Manchmal dauert Stunden, bis der Geist sich meldet. Stunden? Er ist da. Der Geist ist gekommen. Na bitte. Der Geist ist zu mir gekommen. Und wie hast du's gespürt? Hier auf meiner Schulter, wie eine Maus. Aber erschreckt hat's mich nicht, nein. Nun, also, kann man jetzt Fragen stellen? Ja, und was soll sie den Geist fragen? Bitte, bitte nicht. Miss Harriet ist verdrossen. Ihr sollt fortgehen. Alle sollen fortgehen. Mir kommt das nicht überraschend. Die Gegenwart von gewerbsmäßigen Freidenkern stört immer die Harmonie. Bitte keine Glossen, Sir Henry. Hoffe doch, Kind und Geist werden ihre Nervosität überkommen. Miss Harriet, sollen alle fortgehen? Ja? Und wohin, Miss Harriet? Wohin sollen sie gehen? Vielleicht dahin, wo sie begraben liegen? Was war das? Betty meint, die Herrschaften sollen St. John besuchen und in die Gruft hinuntersteigen. In die Gruft? Sollen in die Gruft hinuntersteigen? Und dann wird Harriet sich offenbaren. Auf den Sargdeckel wird sie klopfen. Ja. Ist es so recht, Miss Harriet? In die Gruft von St. John soll berichtet. Und wer soll hingehen? Alle? Oder soll jemand hier bleiben? Oder soll jemand hier bleiben? Miss Harriet? Das bedeutet nein. Sollen alle hingehen. Jetzt um Mitternacht? Bei dieser Witterung? Gleich. Jetzt sofort sollt ihr hingehen. So will's der Geist. Ich möchte nicht empfehlen, sich zu widersetzen. Euer Gnaden riskieren Schnupfen, Rheumatismus. In der Tat ein unvorhergesehener Konflikt. Was meinen Sie, Dr. Johnson? Auch ich bin dafür, den Befehl des Geistes zu befolgen. Aber da es sich um die erlauchte Person von Euer Gnaden handelt, dürfen wir von dem Geist wohl so viel Etikett erwarten, dass er den Befehl nochmals unmissverständlich gibt. Die Herrschaften sollten lieber gleich aufbrechen nach St. John. Liebes Kind, bitte den Geist, uns durch ein Ja oder ein Nein zu bekunden, ob wir seine Botschaft richtig verstanden haben. Auch ein Geist, besonders ein Geist, sollte wissen, was sich schickt, nicht wahr, Sir Henry? Betty, bitte den Geist um ein Ja oder ein Nein. Aber mit Euer Gnaden Erlaubnis. Erhebe dich aus deinem Bettchen, mein Kind. Nein! Sagte jemand Nein? Sei ein gutes Kind, Betty. Steh auf aus deinem Bettchen. Mache einen tiefen Knicks vor dem Herrn Herzog. Strecke deine Hände aus. Komm, komm, liebste Betty, steh auf. Aufstehen? Tu, was man dir sagt. Lass dich anschauen, Kind. Das ist unschicklich. Aber nicht, doch sie ist doch nur ein Kind. Ziehe dich nicht, Liebling. Nun? Ja, ich stehe auf. Kriegt sie nicht schon etwas Busen? Vor uns brauchst du dich nicht zu schämen, Betty. Und jetzt streck die Hände aus. So. Und bitte den Geist, unsere Fragen zu beantworten. Sollen wir uns zur Gruft begeben? Mir ist kalt. Mich fröstelt. Mit Verlaub, dem Kind ist nicht gut. Nur ein Ja oder ein Nein. Dann kannst du gleich wieder zurück ins warme Bett. Und hast Ruhe vor uns. Recht unzulängliche Beleuchtung, aber das macht nichts. Nun, Kleinchen, was sagt der Geist? Der Geist ist jetzt müde. Müde? Ich bin befremdet. Der Geist hat doch wohl mein persönliches Ersuchen um Offenbarung seiner Existenz vernommen. Da hat er vor mir zu erscheinen. Wenigstens die Hand oder das Gesicht eines von uns sollte er berühren. Schon ein Klopfzeichen würde genügen. Da war's. Rufzeichen. War nicht zu überhören, das Klopfen, nicht wahr? Und hier ist es nochmals. Und so oft ich will. Einen Wirbel klopfe ich auf. So, Hoher Gerichtshof, hatten wir es verabredet. Dr. Johnson und ich. Während alles im Raum wie gebannt auf die kleine Betty starrte, die da fröstelnd und zitternd in der Mitte des Zimmers stand, im trüben Schein der verflackernden Talgkerzen, schlich ich mich an das Bett heran. Ich tastete unter die Bettdecke und fand, was ich zu finden erwartet hatte. Hier dieses Holzbrettchen, 12 Zentimeter lang und 6 Zentimeter breit. Darauf konnte man kratzen und klopfen und eine große Stadt der Vernunft abwendig machen. Herr Verteidiger, haben Sie Fragen an diesen Zeugen? Auf die Episode mit dem Holzbrettchen brauche ich in diesem Moment nicht einzugehen. Zeuge Goldsmith, Sie sind ein Vorkämpfer der Vernunft, nicht wahr? Ich will mich hier mit Ihnen auf keinen philosophischen Disput einlassen. Zumal Sie ja zugeben, dass Ihre Betrachtungsweise Sie bereits recht unpopulär gemacht hat. Ich möchte nur feststellen, wir kennen zuverlässigere Methoden, die Wahrheit zu finden. Welche? Ich fordere die Zuhörer auf, sich jeder Kundgebung von Missfallen oder Zustimmung zu enthalten. Ich stehe hier als Verteidiger zweier bisher unbescholtener Menschen. Des Zimmermanns Thomas Parsons und der Miss Mary Fraser. Beide sind angeklagt, den Richard Kenton als Mörder seiner Frau verleumdet zu haben. Bitte, Zeuge Goldsmith, hat die Beweisaufnahme wirklich ergeben, dass Sie Verleumder sind? Das steht für mich außer Frage, Herr Verteidiger. Stellen Sie in Abrede, dass Harriet Kenton im Bewusstsein einer Sünde dahingelebt und ihrem Gatten seine Tage verdüstert hat? Nein? Liegt da der Schluss nicht nahe, dass in einem Mann von der robusten Konstitution dieses Kenton der Wunsch sich regte, vielleicht ihm selber unbewusst, der Wunsch, seiner trübsinnigen Gefährtin ledig zu werden? Dazu kann ich mich nicht äußern. Umso weniger, als Sie selber soeben unterstellten, dass solche Regungen, falls sie vorhanden waren, ihm nicht bewusst gewesen sind. Ich ersuche nochmal zum Schweigen im Zuschauerraum. Wollen Sie nicht verstehen, Zeuge Goldsmith, worauf es mir ankommt? Gewiss nicht, Richard Kenton steht hier unter Anklage. Ich behaupte auch nicht, er habe Harriet vergiftet. Das kann ich ebenso wenig wissen wie Sie. Immerhin hat die Beweisaufnahme ergeben, Harriet wollte nicht länger leben, setzte der Krankheit keinen Widerstand entgegen, betrachtet ihren Tod als Erlösung. Und dies alles ginge nicht zu Lasten von Richard Kenton? Nun, Zeuge Goldsmith? Wenn Sie das im Ernst meinen, Herr Verteidiger, dann müssen Sie ungesäumt gegen Richard Kenton eine hochnotpeinliche Anklage herbeiführen. Das ist nicht meines Amtes. Ich verstehe. Das hat ja auch kein anderer gewagt. Lieber hat man es unternommen, ihn auf eine Weise zu vernichten, die man öffentlich nicht zu verantworten braucht. Kentons guten Namen zu schänden, durch Gerüchte ihn in den Abgrund der Verzweiflung zu drängen. Und man hat sich hier verwundert, dass er noch am Leben ist. Ist es nicht so, Mr. Kenton? Ja. Und dass ich standgehalten habe, das ist Ihr Werk, Mr. Goldsmith. Mir aber wird verübelt, dass ich London um eine Sensation gebracht habe. So einfach, Zeuge, liegt die Sache denn doch nicht. Wir wissen, die unselige Harriet übertrug ihre Gewissensnöte und ihre Angst in das Gemüt eines unschuldigen, reinen Kindes. Und gleich meinen beiden Klienten erblicke auch ich in Bettys Äußerungen nichts anderes als die unmittelbare Bekundung dessen, was Harriet fühlte und fürchtete. Ich habe keine weiteren Fragen an diesen Zeugen. Mr. Goldsmith, Sie können sich setzen. Ich möchte nochmals Betty Parsons vernehmen. Zeugin Betty Parsons. Hierher. Komm her, mein Kind. Hierher zu mir. Und hab keine Angst. Wenn du nicht willst, brauchst du auch jetzt keine Aussage zu machen. Ich will alles sagen. Du weißt, Mr. Kenton ist sehr unglücklich. Nicht wahr? Recht geschieht ihm. Was hat er dir denn zuleide getan? Er war schuld, dass sie immer geweint hat und sich gefürchtet. Aber Betty, wir wissen doch, sie hat ihn geliebt. Aber warum? Warum gerade ihn? Wenn er nicht gewesen wäre, sie würde heute noch am Leben sein. Er ist schuld, nur er. Du scheinst zu glauben, es sei in Harriets Sinne, dass er leidet? Ja. Sie haben eine Frage, Herr Verteidiger? Mit Verlaub. Bitte Sie mich an, Betty. Hat dein Vater oder hat Mary Fraser dir gesagt, du sollst die Geschichte mit dem Geist erfinden? Erfinden? Aber der Geist war doch da. War im Zimmer. Wann soll das gewesen sein? Ruhe! Willst du meine Frage beantworten, Betty? Zuerst, als Harriet noch lebte. Und ich schlief die Nacht bei ihr. Da war es der Geist ihrer Schwester. Sie hat's doch selber gesagt. Harriet selber hat's gesagt. Ich bitte, das genau zu protokollieren. Sprich weiter, Kind. Nachher, nach dem Begräbnis, da kam der Geist wieder. Aber jetzt war es Harriets Geist. Kam jede Nacht zu mir. Jede Nacht. Ich hab doch das Klopfen gehört. Kratzen und Klopfen. Genau wie zuerst. Ich will nicht selig werden, wenn ich's nicht gehört hab. Lange Zeit habe ich keinem was gesagt. Aber dann... Dann hast du dir Mary Fraser davon erzählt? Ja. Und sie wollte selber das Klopfen hören. Da war aber kein Klopfen mehr. Trotzdem hat Mary gesagt, sie hat's gehört. Bitte, wie kann sie es gehört haben, was ich nicht mehr gehört habe? Da hat sie doch gelogen. Ich habe nicht gelogen. Still, Angeklagte, während die Zeugin vernommen wird. Wahrscheinlich, Betty, hat Mary Fraser nicht mehr und nicht weniger gehört als du selber, nicht wahr? Sie meinen, sie hat das Klopfen gehört? Ich meine, sie glaubt, dass sie es gehört hat. Und jetzt noch eine Frage. Dieses Holzbrettchen hier, hattest du es schon damals in deinem Bett versteckt? Nein, damals noch nicht. Das genügt mir. Danke, mein Kind. Kann ich jetzt gehen? Moment, Betty. Wann fiel dir das ein, das mit dem Holzbrechen? Als Vater nachts heraufkommen wollte. Das war eine schreckliche Nacht. Vater hatte gesagt, er verprügelt mich, wenn er nicht mit eigenen Ohren den Geist klopfen hört. Und dann habe ich am Schlüsselloch gehorcht, wie Vater und Mary über Mr. Kenton gesprochen haben und dass er Harriet vergiftet hat. Das hatte ich ja nicht gewusst. Und dann habe ich am Schlüsselloch das Zittern bekommen. Und wen sollte ich denn fragen? Keinen Menschen konnte ich fragen, was ich tun soll. Seit Mutter tot ist, hat ja niemand mehr richtig mit mir gesprochen. Nur immer, mach dies, mach das, wird's bald, raus aus der Küche. Und dann fiel's mir ein. Ich nahm das Brettchen mit, für alle Fälle. Also aus Angst vor deinem Vater hast du geklopft? Ja. Nun, Herr Verteidiger? Nicht wahr, Betty? Das Brettchen haben sie doch niemals bei dir gefunden. Weder dein Vater noch Mary Fraser. Also bitte keine Suggestivfragen, Herr Verteidiger. Ich korrigiere mich. Haben Sie das Brettchen bei dir gefunden? Erst viel später. Da wussten schon alle von dem Geist. Jede Nacht kamen Leute und die brachten Geld, viel Geld, sagt Vater. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt nicht weitermache, dann geht's uns schlimm. Sehr schlimm. Und da hast du weitergemacht? Ja. Harriet hat es mir doch aufgetragen. Und dann, als sie nicht mehr kam, da dachte ich mir, jetzt ist sie zufrieden und ich mache ihr es recht. Komm, Betty, das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Du hast doch recht gern weitergemacht. Nein? Vater und Mary, die wurden auf einmal so anders zu mir. Keine Prügel mehr. Und ins Wirtshaus durfte ich mitgehen. Das ist sehr schön. Ich durfte hinter der Theke stehen, bei Mrs. Hawkins, wenn sie das Bier ausschenkte. Und dann habe ich auch zu trinken bekommen. Und dann sollte ich immerfort erzählen. Und da habe ich erzählt. Na, es ist gut, Betty. Du kannst dich jetzt setzen. Die Beweisaufnahme ist geschlossen. Der Herr Vertreter der Anklage hat das Wort. 3 Jahre Gefängnis wegen Verleumdung. Herr Thomas Parsons und Mary Fraser. Ein hartes Urteil. Das Urteil halte ich für gerecht, Mr. Kenton. Mir lag nichts an der Verurteilung. Aber es gab ja keinen anderen Weg, damit ich den Menschen wieder frei ins Gesicht sehen kann. Wie soll ich Ihnen danken? Indem Sie für Betty Parsons was tun. Das ist ohnehin meine Absicht. Wir wollen dafür sorgen, dass sie bei guten Leuten untergebracht wird, in einer hellen und freundlichen Umgebung. Und diese Verwirrung ihrer Gefühle wird sich lösen. Die Kosten übernehme ich. Da. Hören Sie. Sie musste schnüren, Gift erliegen. Er sah den Geist, der's ihm enthüllt. Der Mörder wurde nicht gerichtet, doch jeder weiß, was er verbracht. Der Mann, der Herr jetzt Geist gesichtet, denkt jetzt im Kerker drüber nach. Eine Spende, liebe Leute. Eine kleine Spende für den unglücklichen Thomas Parsons. Das unschuldige Opfer der hartherzigen Justiz. Ja. Danke. Wer Tom Parsons ist, mir ist um den Penny nicht leid. Ja. Wer Tom Parsons allemal. Danke. Mein gutes Herz, junger Donner. Aber wer dumm? Nein, wer dumm lassen wir uns nicht verkaufen. Das Urteil ist gesprochen. Und immer noch. Immer noch. Wie lange, Mr. Goldsmith? Wie lange? Bis London eine neue Sensation hat.